Mit Jesus leben, das ist Freude. Wir haben es selbst ausprobiert. Was auch geschieht in unserem Leben, wir wissen uns von Gott geführt. Mit Jesus leben ist Freude. Die Freude ist für alle da. Geh auch mit Jesus, komm heute. Mach dein Leben hell und klar. Geh auch mit Jesus, komm heute. Macht dein Leben hell und klar. Mit Jesus leben, das ist Freiheit. Wir folgen Jesus frei und gern. Wir brauchen nicht der Sünde dienen. Wir haben einen neuen Herrn. Mit Jesus leben ist Freiheit. Die Freiheit ist für alle da. Geh auch mit Jesus, komm heute. Macht dein Leben hell und klar. Geh auch mit Jesus, komm heute. Macht dein Leben hell und klar. Mit Jesus leben, das hat Zukunft. Wir brauchen nie allein zu gehen. Und ist das Leben hier zu Ende, dann werden wir vor Jesus stehen. Mit Jesus leben hat Zukunft, die Zukunft ist für alle da. Geh auch mit Jesus, komm heute, macht dein Leben hell und klar. Geh auch mit Jesus, komm heute, macht dein Leben hell und klar.